Bildnis einer Dame. Leutze malte das Bildnis einer Dame 1837 als 21-jähriger junger Künstler. Es ist eines seiner ältesten erhaltenen Bilder. Nach dem Ende eines Zeichenstudiums in der damaligen Kunsthochburg Philadelphia verdient er seinen Lebensunterhalt in diesen Jahren als wandernder Porträtmaler in den Ostküstenstaaten Virginia, Maryland und Pennsylvania. Das Bild dokumentiert ausgezeichnet seine schon früh zu erkennenden Qualitäten als Porträtmaler. Das fein gemalte Gesicht der Dame, der interessierte Blick und die sorgfältig herausgearbeiteten Details der Kleidung kennzeichnen Leutze als genauen Beobachter, der das Gesehene stimmig interpretierend darstellen kann.